Ich bin nicht still. Ich bin nicht still. Ich bin nicht still. Ich bin nicht still. Ich bin nicht still.